als einer von ihnen reden zu dürfen. Hier und jetzt verspreche ich, mich mit all meiner Kraft für dieses Land einzusetzen. Mit ihrer Stimme haben sie die Möglichkeit, bei der nächsten Wahl maßgeblich an dieser Herausforderung beteiligt zu sein. Ich danke ihnen und denken sie immer daran, jede Stimme zählt. Die Leute hören zu, wie ich große Rede schwinge.